Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Und heute mit einem Beitrag zur MeToo-Debatte, und zwar von Heinrich von Kleist. Kleists »Der zerbrochene Krug«, uraufgeführt 1808, erzählt vom Dorfrichter Adam, dessen Versuch, seine Macht einer jungen Frau gegenüber auszuleben, scheitert. Denn die junge Frau hatte insofern Glück, als ihr Verlobter zu Hilfe kam und dem Dorfrichter einige Blessuren zufügte. Kleist nimmt dieses Ereignis eines versuchten sexuellen Übergriffs zum Anlass, um, dem Geist der Aufklärung entsprechend, Fragen der Moral und der Politik zu diskutieren. Da beim mitternächtlichen Überfall des Richters auf die junge Frau auch ein Krug zerbrochen wurde und der Schuldige gesucht wird, muss Richter Adam über eine Tat zu Gericht sitzen, die er selbst begangen hat. Und wir ahnen bereits, wie er sich verhalten wird. In der Literatur wird Kleists Werk als Lustspiel bezeichnet. Das ist es nur an der Oberfläche. Wir bringen diesen Klassiker deutscher Literatur des 19. Jahrhunderts in einer österreichischen Fassung. H.C. Artmann, der große Dichter, Erzähler und Übersetzer, dessen 100. Geburtstag sich heuer jährte, hat Kleists zerbrochenen Krug bearbeitet. Für eine Hörspielproduktion aus dem Landestudio Salzburg aus dem Jahr 1995. Eine vergnüglich erkenntnisreiche Stunde wünscht Ihnen Kurt Reisnecker. Was gibt's? Ich bin's, der Lichtl, kann ich reinkommen? Ja, von mir aus, komm mal rein. Der Schreiber, in aller Herrgottsfrühe schon. Erlaube mir, einen guten Morgen zu wünschen, Herr von Adam. Ja, wie schaut ihr denn aus? Was ist euch denn da zugestessen? Aber gar nichts ist mir zugestessen. Der Stessen habe ich mich. Zwei verkehrte Klumpf, jetzt sind wir halt gewachsen, ja, Hans Wurst. Riechen tut's da wie zu Choleras Zeiten. Meiner Sir, der Geruch verlegt einem mir direkt den Odem, Herr von Adam. Ja, nicht nur er am Schreiber, bin selber schon fast halb erstickt. Aber die Schmirage da, also wollte sagen, das Elixier ist für meinen hinnigen Haxen das einzig probate Mittel. Ob's von einer alten Zigeunerin aus Ödenburg. Na ja, dann. Aber wie ist euch denn das passiert? Ja, Herrgott, gestolpert bin ich eben. Der gestrenge Herr Richter, ausgestreckter auf der Nase. Muss ein Bild für Götter gewesen sein. Nein, dafür ein Teufel, weil mit dem scheint's zugegangen zu sein. Stell dir vor, ich spring bestens ausgeschlafen aus den Federn. Denk mir, so ein schöner Tag heute. Bumsti, renkt mir da so ein unsichtbarer Zwerg den Knöchel aus und mich schmeißt hin wie ein Sack Hofer. Na sowas. Und so hat sich der arme Herr Richter den linken Fuß verletzt? Ja, selbstredend den linken, denn sonst hätte ich ja mein Recht reingebunden. Ja, um Himmels Willen, wie ihr ausschaut. Jetzt sehe ich erst euer Gesicht. Ja? Und? Ja, was sollte mit meinem Gesicht sein? Ja, grün und blau ist es. Na Gott, oh Gott, das ist ja zum Erbarmen. Euch fällt beinahe die halbe Nase. Die halbe? Und ein Drittel von der rechten Wange. Mariantana, ja, habe ich wenigstens noch meine Augen. Ja, die sind freilich noch da. Ja, wenn auch so geschwollen, dass man meinen könnte, der gestrenge Herr Richter wäre einem Bienenstock zu nahe gekommen. Okay, gib mir den Spiegel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Wangen. Die Augen. Da, schaut rein. Kurrotzen und Türken. Das so ist, hä? Ja. Nein, das ist ein anderer. Du ein Weg. Weshalb kommt er denn so zeitig zu mir? Ja, mei. Das hätte ich in der Aufregung beinahe vergessen. Was denn? Der gestrenge Herr Richter kriegt heute noch einen hohen Besuch aus der Stadt. Aus der Stadt? Einen hohen Besuch? Und wer kommt denn da? Seine Exzellenz, der Herr Gerichtsrat Waltersberg persönlich. Aus Baden. Hätte du es gesagt? Jawohl. Ja, Lichtl, spinnst du? Nein, Gott sei es geklagt, ja. Er ist auf Revisionsbereisung, wie das heißt, und soll in Breve bei uns da auftauchen. Nein, das darf nicht wahr sein. Ja, aber so ist's. Mit einem Zweispänner ist er unterwegs. Ein Bauer hat ihn schon in Pottendorf gesehen. Zum Mittag ist er da, sagt der Bauer. Zum Mittag? Na, dann brauchst du Mahlzeit. Na und denn? Mein lieber Lichtl, jetzt so heißt es, ein Freund lasse den anderen nicht im Stich. Außerdem, ich habe unlängst Leuten gehört, dass du endlich auch einmal Richter werden willst. Was? Ich und Richter? Ja, warum denn nicht? Du hast das längst verdient. Ein Mann, der lesen und schreiben kann, wie kein Zweiter. Einer, der im rechten Augenblick nie auf den Mund fällt. Also ich weiß nicht recht. Na, man wird ja sehen. Kommt Zeit, kommt Rat. Jo, der Gerichtsrat. Ich bin zwar nicht der Fürst Baumsti, aber in meiner Position habe ich genug Macht in der Hand, um meine Dankbarkeit beweisen zu können. Und wenn wir zwar zusammenhelfen, dann... Ihr wisst das eh. Auf mich kann man sich verlassen. Meine Hosen, Tali. Schnell, mein Perücken. Und wo soll die sein? Na, wo wird's denn schon sein, wo es hingehört? Im Bücherschrank, bei den Akten, in der Registratur. Ali. Beste Lenz, ich komm nicht in die Stiefel. Ich muss in meine Stiefel. Na, wo ist die Perücken? Ist keine da. Die habe ich auf mein Wort noch gestern frisch pudert auf den Kopf gehabt. Sie ist mir im Hut hängen geblieben, wie ich ihn angesetzt hab. Na, jetzt fällt mir alles wieder ein, Lichtl. Ich weiß, wo sie hingekommen ist. Unser Katz, das Schweindl, hat sie drin breit gemacht und über die Nacht die Junge geworfen. Ein Katz? Ja. Aber das ist doch ein Kater. Gibt's denn sowas? Wenn ich's ihm schwöre. Und zwar unter meinem eigenen Bett. Ja, das glaubt wer will. Ja, und 6 Jungen hat's gekriegt. 5 Schwarze und ein Weißes. Keine Moral, die Viecher. So hat da eben wer geklopft? Ich hab nichts gehört. Na, vielleicht war's die Kotz. Was für ein Kotz? Nadine eurer Perücken. Ich weiß nicht. Mir ist auf einmal so interessiert, da liegt was in der Luft. Jesus, nein. Fast hätte ich das verschwitzt, heute ist ja Gerichtstag. Jo, und da draußen stehen sie auch bereits versammelt. Kläger und Angeklagte in trautem Verein. Die Kläger, sagt er. Ah, je, na, die hätte ich fast vergessen. Und ich ohne Perücken. Ah, weh. Gott zum Gruße, Richter Adam. Gott zum Gruße, Herr Gnaden. Seid mir aufs Herzlichste willkommen. Ihr gebt uns eine Ehre, auf die wir niemals gehofft hätten. Schon gut, schon gut. Leider war es mir nicht möglich, schon eher zu kommen. Ein kleiner Reiseunfall hielt mich unliebsam auf. Ja, ja, wie es im Leben so geht. Aber jetzt sind euer Gnaden glücklich angelangt und geben uns die große Freude eines kleinen Besuchs. So ist es. Leider war diese meine Inspektionsreise, Gott sei es geklagt, nicht frei von allerlei Verdrießlichkeit. Die meisten Menschen sind stets heilfroh, wenn ich wieder von dannen ziehe. Nicht überall bin ich ein gern gesehener Gast. Na ja, die Welt ist schlecht, ich sag's ja immer. Auch hier bei uns, wenn es euer Gnaden beliebt, da mag euch jedermann, drauf schwöre ich einen Eid. Sein Wunsch in Gottes Ohr, redlicher Adam. Nun denn. Das wohllöbliche K&K-Landgericht zu Baden hat mich dazu ausersehen, hier im Umkreise die Rechtspflege zu überprüfen. Hört man ja einthalben, sie sei hin und wieder mehr als mangelhaft. Und Missbrauch hat nach unseren Gesetzen gerechterweise strenge Strafe zu gewärtigen. Strenge Strafe. Und wer ist jener? Das ist vermuteter Schreiber. Unter den ich zu Diensten, euer Gnaden. Auf kommende Pfingsten. Aber bitte setzt euch doch, euer Gnaden. Die Füße werden ja sonst müde. Nicht nötig. Also lass er das. Ja, und heute hält er Gerichtstag, wie ich vernommen habe. Gerichtstag? Das sagte ich. Jawohl, es ist der erste in dieser Woche, euer Gnaden. Und diese Leute vor dem Haus? Ja, das sind, Kläger, die sich bereits versammelt haben. Na, sehr gut. Ich werde den Verhandlungen beiwohnen. Und Registratur und Kassen nehmen wir uns hernach vor. Wie euer Gnaden befehlen. Peter! Peter, Gemeindediener! Ja, wie das? Ihr seid kahlköpfig am Gerichtstag? Jo, ein unglückseliger Zufall, euer Gnaden, hat mich um meine beiden Perücken gebracht. Das soll jetzt glotzert meine Urteilssprüche föhnen. Meint er, könne zuwarten, bis ihm die Haare wachsen? Ja, das war schön, Herr Gnaden. Wenn's erlaubt war. Spaß beiseite. Beeile er sich, Richter. Ich hab mir Zeit nicht gestohlen, hurtig. Ja, ich behurtige mich ja gern, aber wie nur? Na, so pudere er seinen Kopf meinetwegen mit Mehl oder Gips, helf er sich so gut er kann. Ich muss heute noch nach Keutenleut geben. Gut, gibt's ja, wer schon tut. Darf man euer Gnaden ein kleines Gobi-Frühstück servieren lassen? Ei, was? Serviere sich lieber eine anständige Perücke. Na, ein frisches Hausbrot, ein verhokertes, ein gesöchtes Blünzel, eine Flasche Zierfandler, wenn's beliebt. Danke. Haben schon gespeist. Euer Gnaden, es kommt vom Herzen. Glaube es, aber gehe jetzt und nütze seine knappe Zeit. Wann euer Gnaden befüllt? Oh, oh, was sehe ich denn? Er ist ja schlimm verletzt. Ist er etwa hingefallen? Ja, ich fiel heute Morgen aus der Betstadt, euer Gnaden. Ja, das tut mir leid für euch. Hoffe, es wird keine ernsten Folgen zeitigen. Nein, nein, das soll mich nicht an der Ausübung meiner Pflicht hindern. Ich gehe jetzt, wenn ihr erlaubt. Ja, so geh er nur. Erst ein Lichtl. Jetzt kannst du das Gesindel reinlassen. Herr Gnaden. Ich bespuche. Stimmt überhaupt nicht. Eine, so eine Bagage. Haut mir meinen wertvollen Krug zusammen. Da hört sich doch alles auf. Eine, so eine niederträchtige Gemeinheit. Aber das sollt ihr mir alle büßen, dass man mir meinen besten Krug zertrümmert hat. Ein Erbstückel war's von meinem Onkel Selig aus Budweis. Man wird entscheiden, wer schuld war. Und dann wird mir den Schaden angemessen ersetzen. Entscheiden und ersetzen. Und wer entscheidet über den Schaden, der mir ersetzt werden soll? Ein gescheiter Lackel von Dorfrichter. Aber Frau Mutter. Der keinen Tau von Wert oder Unwert eines Erbstückes hat. Ersetzen. Dass ich nicht lach. Das schöne Krügerl. Das setzt mir niemand auf der Welt mehr. Eigenhändig habe ich es vor 20 Jahren auf das Fensterbrett gesetzt. Und da ist es gesessen wie angemauert. Nicht einmal die Katzen haben es umgeschmissen und die Lurden hauen alles um. Ich sag da nichts Neues. Und seit gestern ist der schöne, schöne Krug in Scherben. Den pickt mir kein Herrgott mehr zusammen. Du sollst dich nicht versündigen. Was war sie? Was unser Herrgott alles kann? Aber es geht ja gar nicht um den zerbrochenen Hefen. Was? Was er die Gall hebt, ist die zerbrochene Hochzeit. Jetzt kommt's daher und will's zusammenpicken. Da wird nichts draus. Sobald ich Ruprecht heiß. Bevor ich das ausgeschabte Mensch da heirat, bleibe lieber ein ganzes Leben Jungse. Ah, da schaut's her. Was sich der aufblasene Rotzer einbildet. Ich und die Hochzeit zusammenpicken wollen. Was auf mir gegangen wäre. Hätt's nicht einmal eine Verlobigung geben. Na, mit derer Sippschaft verwandt werden. Nein. Nein und nochmals nein. Wer sind wir denn? Na, wer schon? Rasselbinderseits. Nodige. Zugraste. Aber Ruprecht. Geh mir's die Augen. Aber Ruprecht, wie kannst du sowas sagen? Verschwind sonst. Hast was getrunken? Ruprecht, sag bitte, dass du das nicht so meinst. Ich sag gar nichts mehr. Mir hat's dir Red verschlagen. Ruprecht, du musst mir zuhören. Gerade jetzt, wo's zum Militär einrückst. Wer weiß, ob wir uns in dem Leben wiedersehen werden. Ruprecht, sei doch gescheit. Es könnte einen Krieg geben. Und dann? Und dann? Die wünscht mir schon den Heldentod für Gott, Kaiser und Vaterland. Hä? Sollen wir wirklich so in Unfried auseinandergehen? Wenn's wirklich einen Krieg geben sollte und die noch 20 Jahren vor mir als Krippe heimkommen, für mich bist du und bleibst du ein Schlampen. Ja, sag! Hast du kein Charakter, dass du dich so ausschimpfen lässt von so einem? Du, die sofort den retirierten Herrn Kopral aus Neustadt haben Mutter. Könntest. Einen feschen Mann, der was darstellt. Ein Invalid, der seinem Kaiser ein Bein geopfert hat. Das ist der Richtige für dich. Und nicht der ungewaschene Erdäpfelbauer da. Smallkolden, alte Wetterhicks. Oder ich hau dich auf der Stöffe alle Leute zusammen. Aha. So, wie meinen Krug. Darin hast du ja schon Übung. Mein schöner, schöner Krug. Um Christi Willen, Frau Mutter. So hör sie doch endlich mit dem blöden Krügerlauf. Das hat eh schon genug Unglück gestiftet. Du redest da daher, wie du's verstehst und verstehen tust du einen rechten Schmarrn. Schau her. In dem Krügerl, da war dein guter Ruf aufbewahrt. Und jetzt, wo der Krug in Scherben gegangen ist, ist auch dein guter Ruf beim Teufel. Und der muss wieder hergerichtet werden. Ja, wozu heißt's denn Gericht, wann drinnen nichts gericht wird? Ja, gerade am Fuhrwerk war niemand. Da schau ich ja. Das Everl, der Ruprecht, die Ruhl, die alte Zangen, die werden doch nicht etwa mich anklagen wollen. Gehen wir lieber. Frau Mutter, ich bitte Sie. Da wartet nichts Gutes auf uns. Da bleibst, Eva. Du, Lichtl, sag, wegen was marschieren denn die da auf? Um irgendeinen Krug soll's gehen, den einer der alten Rullin beim Fensterln zusammentäpscht hat. Ein Krug? Beim Fensterln? Ja, gibt's denn sowas auch? Und wer soll das gewesen sein? Na, irgend so ein Depp halt, der im Fenstern umtoppt ist. Im Fenstern, sagt er. In der Nacht. Das wird sich alles rausstellen. Jetzt nur schnell auf euren Platz. Wir sind eh schon eine halbe Stunde in Verzug. Ja, nur nicht hudeln. Wo? Everl. Psst. Deswegen, was hat sie denn alle angerückt? Er wird's ja bald hören, der Herr Richter. Das ist nur der Krug, den deine Mutter dort tracht. Der, den ich... Der nämliche. Und weiter nix. Hör zu, Everl, und schau nicht weg, Gerota, sonst zieh ich andere Seiten auf, du weißt schon. In meiner Kerle, ja. In dem Attest ist der Name für jeden, der lesen kann, schon eintragen. Groß, Infraktur, Ruprecht, Dimpfel, da. Unter meinem Überhang steckt er schon, der Einberufungsbefehl. Erst ein Rascheln, Everl. Und heute auf ein Jahr kannst du bei der Hausschneiderin ein schwarzes Kostümerl anmessen lassen. Ja, ja, die junge, unverheiratete Witwe, der, was man auf dem Felde der Ehre ihren Schamster durch den Bauch geschossen hat. Richter Adam, das geht jetzt aber zu weit. Ja, Herr Knoten, was befehlen der Herr Gerichtsrat? Ich verbitte es mir, dass er mit einer beteiligten Partei private Gespräche führt. Befrage er die junge Person in aller Öffentlichkeit. Was meinen, Herr Knoten? Was ich meine? Na, nehmen wir sich gefälligst zusammen und beginne er mit der Verhandlung. Bitte sehr, bitte gleich, Herr Knoten. Befehlen, Herr Knoten, die Verhandlung nach den gesetzlichen Formalitäten oder so, wie sie hier jetzt gang und gäbe ist? Na, da dürfte es doch keinen Unterschied geben. Wie? Keinen, Herr Knoten. Gehen wir's an, Lichtl. In Gottes Namen. Der Kläger soll vortreten. Es ist eine Klägerin. Ach so? Klägerin, vortreten! Da wäre ich, Herr Richter. Ihr Name? Mein Name? Name, Stand, Wohnort, etc., etc. Ich glaube, der Herr Richter leistet sich jetzt einen Spaß. Wer leistet sich hier einen Spaß? Sie steht da vor Gericht, Frau Ruhl, und da hat ja jeder Spaß ein. Also Name, Stand, Wohnort. Aber Herr Richter, da schaut er mir jeden Sonntag, wenn er zum Fuhrwerk rausspaziert, beim Fenster rein. Und jetzt will er mich nicht kennen. Richter Adam, kennt er die Frau? Ja, freilich, Herr Gnoden. Sie wohnt gleich um die Ecken in dem ebenerdigen Haus mit dem Fuhrgartl. Eine Wittiperin nach einem böhmischen Gutsverwalter, die sich jetzt als Hebamme durchschlägt. Ansonsten aber eine kreuzbrave Person, über deren guten Ruf nichts Nachteiliges aktenkundig wäre. Was dann? Wenn er so gut über die Frau unterrichtet ist, weshalb stellt er dann derart überflüssige Fragen? Der Schreiber soll ihren Namen ins Protokoll setzen, mit dem Verwerke, dem Amte, wohlbekannt. Jawohl. Lichtl, schreib er, dem Amte voll bekannt. Und ob. Und nun erkundige er sich nach der Causa. Nach wem? Den Gegenstand der Klage soll er ermitteln. Ja, der Gegenstand der Klage, das ist ein Krug, ein ganz gewöhnlicher Krug. Schreib es hin, Lichtl, und zwar mit dem Vermerk, dem Amte voll bekannt. Aha, er ist bereits darüber informiert. Jo, ist nicht der Krug, Frau Ruhl? Ja, Gott sei's geklagt. Der Zerbrochene da in meine Hände. Tu sie schon weiter. Man sieht ihn. Gar nichts sieht man, weil das kein Krug mehr ist. Die Scherben sind's von einem Prachtstückel, das ihnen 7 Sprachen gesprochen hat. Einen Friedenswert von zumindest 100 Gulden hat's gehabt. Und jetzt ist hin und futsch. Die Augen könnte ich mir drum ausrehren. Die Haare könnte ich mir zitzelweiß ausreißen. Was glaubt der Herr Richter, was das war? Ein Einzelstück war's aus der Manufaktur Quappil und Söhne aus Budweis. Geerbt habe ich ihn vom Onkel Adalbert. Und was glaubt der Herr Richter, wer der Vorbesitzer war? Der Fürst Schwarzenberg persönlich. Der soll ihm meinem Onkel selig geschenkt haben für treue Dienste als Aufseher der fürstlichen Dackelmeute. 3-mal soll er gestohlen worden sein. Das erste Mal von den Schweden, dann von den Franzosen und zu guter Letzt vom Räuberhauptmann Grasl. Ja, und alles hat er überstanden im Laufe der Geschichte. Und jetzt stehe ich da und trage ihn wie eine Leiche in meiner Schürze. Tröste sie sich. Es hat in der Stadt genug der fertigen Künstler, die derartiges zu kleben wissen. Kleben? Ein so ein Künstler müsste erst auf die Welt kommen, Herr Gerichtsrat. Moment. Einer mit einem Zauberstaberl, ein Hexenmeister. Berichte Sie uns endlich, wie dieser unglückselige Krug zu Bruche kam. Wer hat ihn, Ihrer Meinung nach, zerschlagen? Jawohl. Wer war der Malefizpraktikant? Der Ruprecht da! Der Halodri, der Heillose! Das soll sich erst beweisen, die alte Leitausrichterin! Keine Beleidigungen! Was war es? War ist vielmehr, Herr Richter, dass gestern in der Nacht, so gegen 11... Wann war das? Ja, so ungefähr um 11. In der Früh? Nein, auf die Nacht. Ich wollte gerade die Kerzen ausblasen. Da höre ich auf einmal aus meiner Tochter ihrer Kammer einen Krawall. Und wie ich mein Nachtlicht in die Kammer halt, da liegt mein schöner Krug am Boden. Die Scherben waren in alle 4 Ecken zerstreut. Und mittendrin steht das Mädel und ringt die Hände. Und er, der Schwerverbrecher da, steht wie ein Narr vor ihrer und strampft mit seinen ungewaschenen Füßen auf wie ein Nilpferd. Ja, Sapperment Lichtl, nehmen wir das gleich zu Protokoll. Das ist ein Corpus Delicti. Was ist das? Na ja, der Schuldbeweis. Und? Wer war das Nilpferd? Nennen Sie es namentlich, Frau Ruhl. Na wer schon? Der Ruprecht da. Herr Sticken soll es an der Lugti. Alte Hur! Was nennst du mich, du elendig Gaffalot? Auseinander! Nehm er die alte Hure zu Protokoll. Das ist ja skandalös. Wenn ich sofort Ruhe eintritt, lasse ich die Stube unverzüglich räumen. Silenzium! Was dann? Weiter. Ja, er kann sich ja vorstellen, dass ich, wie ich das alles sehe, zu einer Bestie wert. Ich spring vor ihn hin und stell ihn zur Red. Und was glaubt er, der Herr Richter, was mir der zur Antwort gibt? Na, was? Ganz frech und höhnisch hat er mir ins Gesicht gesagt, dass es ein anderer war, der mir meinen Krug zerbrochen hat. Ein anderer, sagt er, der was eben gerade durchs Fenster auf und davon ist. Und er fangt mit meiner Eva zu brüllen an. Das Mädel, die ist nur da gestanden, weiß wie die Wand im Gesicht. Und wie ich sie frag, ob's wirklich ein anderer gewesen ist, da schreit Josef, Maria und Anna, Frau Mutter, was denkt sie von mir? Sag ich drauf. Also der Ruprecht da. Ja, wer denn sonst? Sagt sie. Und sie schwört's mir bei alle Heiligen, dass das gewesen ist. Gar nichts hab ich geschworen. Herr Richter, wenn ich auch nicht behaupten kann, dass sie es geschworen hat, so schwör ich, dass sie es gestern gesagt hat. Die Augen sollen mir ausfallen, wenn das nicht wahr ist. Versündige sie sich nur nicht. Na, Du undankbares Früchterl, hast du's gestern gesagt oder nicht? Kein Mensch streitet dir das ab. Ja, da haben wir's. So eine Hure. Ins Protokoll, Lichtl. Jawohl. Also ich weiß wahrhaftig nicht, was ich von dem Ganzen halten soll. Richter Adam. Frag er zur Abwechslung den Beklagten, doch frag er schnell. Die Sache wird sonst verdrießlich. Jawohl, Herr Gnaden. Beklagten vernehmen, verdrossen und stande Bede. Beklagter aufstehen, vortreten. Steh vor ihm, Herr Richter. Name, Standort, Wohnort? Ruprecht Dimpfel. Sohn des Vitus Dimpfel. Unverheiratet. Standort eben da selbst. Hat es, Lichtl. Moment, ich bin ja kein Gabelsberger. So, da jetzt. Hat er gehört, was die ehrbare Witwe Rull wieder ihn anbracht hat? Das habe ich gehört. Aber es stimmt nicht. Berichte er uns, was er zu seiner Verteidigung vorzubringen hat. Ja. Erzähl er, was in jener merkwürdigen Nacht geschah. Es wird so gegen 10 Uhr gewesen sein. Vielleicht sogar ein bisschen früher. Ich sag zu meinen Vottern, Herr Votter, sag ich, ich will heute noch auf ein Sprüngerl zur Eva. Ich wollte das Mädel nämlich heiraten, Herr Oberrichter. Lass er das. Ein junges, tüchtiges Weiberleid ist's, habe ich mir gedacht. Wenn man der so bei der Arbeit zuschaut, wie der alles von der Hand geht, wie der beim Heignern das Heifeln. Ja, schon gut, weiter. Na, sprech er nur. Ja, ich setz also meinen Hut auf. Und nichts mehr rüber zum Bach. Aber wie ich zum Bach komme, ist der Stege einbrochen. Ich also wieder zurück ins Dorf und von der anderen Seite. Und das hat natürlich eine ganze Weile gedauert. Ja, und wie ich durch die Lindenallee marschiere, die geradeaus zu Eva ihren Haus geht, höre ich von der Weiten, wie das Gartentürl in einer Tour quietscht und knarrt. Oha, denke ich mir, das Mädel ist noch auf. Und wie ich schon ganz in der Nähe bin, da fällt mir alles runter. Die Eva in der Finstern und neben ihr ein fremdes Mannsbild. Ein fremdes Mannsbild? Und wer? Da fragt er mich zu viel, der Herr Richter. Ein unbekanntes Mannsbild also. Und männlichen Geschlecht, sagt er. Es war ja stockdunkel. Und in der Finstern sind alle gerade grau. Aber der Schuster Eusebius, der erst kürzlich gesäuft worden ist, ist schon die längste Zeit hinter der Eva her. Also der Eusebius soll es gewesen sein. Der Gesell vom Alois Schuster. Ja, Eusebius. Hast du die Witz? Der wird vorgeladen. Notier es, Lichtl. Schon passiert, bitte sehr, Eusebius. Und jetzt fahr er fort, Ruprecht. Ja, und wie ich so versteckt da stehe, höre ich ein Diskurieren und ein Wispern. Halt aus. Ruppel, schießt mir doch den Kopf. Da setzt ja einer Händeln auf. Ich schleich mich durchs offene Gartentierl, versteck mich hinterm Buchsbaum und hör das Wispeln immer deutlicher. Und? Und was ist gegangen, hä? Ich hab nur was gehört. Verstanden hab ich leider nix. Aber ihr scheint's mir hat's gefallen, weil's gehudert hat. Das Luder! Du gemeiner Kerl, du! Es ist überhaupt nicht wahr! Du Missgeburt, du! Ich werd dir schon zeigen, wenn wir unter 4 Augen sind. Ich glaub, du hast noch keine Ahnung, wo mir überall Haar wachsen. Wahrscheinlich überall. Wie bei dir offen. Na. Ich warte schon circa eine Viertelstunde. Und so schnell kann's gar nicht denken. Sitz schon im Haus drin. Mir steckt das Blut in den Hals. Ich reiß meinen Hemdkragen auf. Schrei Luft. Und trommel mit die Fester die Tür, weil das Sammensch von ihnen zugeregelt hat. Es nutzt nichts. Keiner macht auf. Also, dreht in die Tür mit aller Gewalt in die Seite. Öha. Timbo, die Tür reißt auf. Sperrangel weit. Und mir bleibt die Schneuen in der Hand. Die Schneuen, was? Was sagt er, der Herr Richter? Die Türklinken ist ihm in der Hand geblieben. Leider war es keine Holzhacken. Sonst steht der Kerl, den ich über den Schädel gehabt hab, ohne Kopf da. Wie gesagt, ich zieh dem Unbekannten die Tierschnurren über den Blutzer. Der schreit auf wie ein Stier beim Schlachter und springt raus durchs offene Fenster. Na, dabei ist auch der verrünschte Krug von der Rolli in Rutter gefallen und zerbrochen. Und? Ja. Wo ist der Eusebius? Na, wer denn sonst? Beinahe hätte ich ihn ja noch bei den Frackschässeln erlangt, ey Schusterpap! Ich bang mich nach, nach unten. Da hängt einer im Obspalier und zappelt. Na, ich nicht voll. Wie schon noch mal über die Bieren? Mit der Türklinken? Mit einer Gusseisernen. Mörderisch. Mit einer Tierschnallen. Au weh. Schwer wie Blei. So, so. Und nachdem ich ihn so malträtiert hab, mit der Gusseisenschnallen, ist er aus dem Obspalier gefallen. Ich denk mir, der ist hin. Da schmeißt er mir eine Handvoll Sand in die Augen, dass ich glaubt hab, ich bin für mein Lebtag blind. Verflucht. Und wer sagt ein Wort ist? Na wer? Der Eusebius. So, ein Höllteufel. Ich bring ihn um. Wann es war. Na, wer sonst? Der weiß, der ist schon überführt. Was weiß ich? Ich habe ja nichts mehr gesehen. Was sagt sie dazu, Frau Ruhl? Das mit dem Schuster ist der Stunken und der Lohn. Der Ruprechter war's und sonst keiner. Trete sie vor, junge Mamsell. Mir ist das Maul ausdruckend. Wünschen euer Gnoden ebenfalls einen kleinen Trunk? Nein, danke. Ja, natürlich ein Glas Wein, einen weißen oder einen roten, einen hiesigen oder einen ungarischen. Weder das eine noch das andere. Spieler hier nicht Gast wird. Verhandeln soll er. Eva, mach endlich deinen Mund auf. Du stehst jetzt vor mir, einem Richter, und der fragt dich, wo ist der Eusebius? Wenn du ja sagst, so ist gut. Und sagst du, der Ruprecht weißt, dann ist mir auch recht. Das liegt also ganz bei dir. Aber fang nicht vielleicht gar mit einem Dritten an, weil dann ist auch. Du weißt schon, im Feld, da spritzen die Kugeln. Hm. Hast ja gehört, was vorhin in meiner Tasche geraschelt hat. Wenn er doch endlich von seinen hirnlosen Reden Abstand nehme. Um Vergebung, Herr Gnoden. Ich bin ein einfacher Mann des Volks. Ja. Und ich weiß nur zu reden, wie mir die Nasen gewachsen ist. Ich hab nicht studiert. Mein Lehrer war das tägliche Brot. Deshalb auch versteh mich die Herren aus Boden und Neustadt bloß kümmerlich. Hier aber, unter die Leute da in der Gegend, ist mein Spruch anbracht und die Eva versteht, ich wett drauf, was ich von ihr will. Was? Er will was von ihr? Eva, was will er von dir? So leicht geht es nicht, wenn an das Gewissen kommt. Schweiger, ihn hat keiner gefragt. Eva, wer was? Papa, lassen wir sie ruhig nachdenken, die Eva. Ja, ja, nachdenken. Ruhe dort. Der damische Schusterbub müsste doch einfallen. Halt zusammen, du Klachel. Hör zu, Ruprecht. Gesetzt der Fall, ich hätte meine Gründe, dass ich was verheimlichen muss. Warum also, sag mir, sollte ich auf dein Vertrauen hin nicht sagen, dass das du warst? Ja, kretz die Bedomini. Dann sag's halt. Mir kann's recht sein. Hauptsache, du stellst dir nicht vor alle Leute als Hurenpranger. Mehr also bin ich ihm nicht wert. Mit einem einzigen Wort könnte ich mich reinwaschen. Und er verliert dabei seine ewige Seligkeit. Gemach, gemach. Wie ist denn dieses einzige Wort? Na, red sie schon. Der Ruprecht war es also nicht. Nein, euer Gnaden. Bloß wegen ihm habe ich bis jetzt noch nichts gesagt. Jetzt aber sag ich's. Der Ruprecht hat den besagten Krug nicht zerschlagen. Der Ruprecht war's nicht? Nein, er war's nicht. Und wenn ich gestern das Gegenteil gesagt hab, dann war es eben eine Lug. Ich bring das Mädel mit meinen eigenen Händen um mich in der Würz. Bitte, Frau Mutter, hier ist mein Hals. Jawohl. Aber weshalb soll es denn unbedingt der Ruprecht gewesen sein? Der Deichsel soll ihm in der Luft zerreißen, wenn's nicht der elendige Seberl war. Und war's der? Sag schon, was der Eusebius Schuster? Na komm schon, Everl. Sei ein Schatz. Was der Eusebel? Mir verschluckt's die Red. Wie kann gerade er sagen, dass es der Eusebius war? Aber, junge Mamsell, sollte das der Respekt sein, den man einem kaiserlich-königlichen Dorfrichter schuldet? Dass ich nicht loch, euer Gnaden. Vor so einem soll einer einen Respekt haben. Der glotzer Detektiv kehrt ja selber vor ein Gericht. Er, der es wohl am besten wissen muss, wer es gewesen ist. Will er vielleicht abstreiten, dass er gestern den Eusebius nach Wiener Neustadt zur Assentierung geschickt hat? Wie kann er da behaupten, dass er nämlich bei mir war? Ja, lieber Herrgott, wer soll es denn sonst gewesen sein? Ja, bitte, gar schon einer muss es doch gewesen sein. Oder war es vielleicht gar ein Geist? Das war eine Idee. Mamsel Eva, erzähle Sie uns selbst den Hergang. Verzeihen, Herr Gnaden. Ich glaube, das wird der Jungfer schwer fallen. Und wenn dabei schon was rauskommen wird, so wird es für Herr Gnaden kaum von Belang, wie man sagt. Kaum von Belang? Wie soll ich das verstehen? Na ja, ein botschertes Kind halt, blutjung. Mit einem Wort, keine Ahnung von Tuten und Blasen. Mhm. So ein Ding schamt sich ja schon, wenn sie Hosen vom Weiden sieht. Im Finstern vielleicht, sind sie möglicherweise weniger geschreckt. Aber wenn die Sonne am Himmel steht, dann leugnen sie alles wieder. Ja, ist ein wahrer Krösus, was seine Nachsicht betrifft. Wenn es um die junge Mamsell geht. Euer Gnaden, der Vater von der Eva war ein guter Freund von mir. Der alte Rull. Und um seinetwillen möchte ich heute nicht mehr tun als meine Christenpflicht. Ich bitte, Euer Gnaden, lass mir seine Tochter zu Hause gehen. Das wäre gehorsamst mein Vorschlag. So, so, nach Hause gehen lassen sollen wir die Kronzeugin. Ich muss schon sagen, er scheint mir ein gar merkwürdiger Jurist zu sein. Ich spüre immer mehr Lust in mir, Herr Richter, der Sache völlig auf den Grund zu kommen. Sei sie unverzagt, mein Kind, und sage sie es frei heraus, wer diese unselige Keramik zerschlagen hat. Nun? Ich bitte euch, Euer Gnaden. Verlangt von mir alles, nur das nicht. Doch dass der Ruprecht den besagten Krug nicht zerschlagen hat, dafür lege ich meine Finger ins Feuer. Das andere, was gestern in der Nacht passiert ist, darüber kann und darf ich nicht reden. Kann sein, dass ich es der Mutter früher oder später einmal erzählen werde. Aber heut und vor diesem Tribunal nie und nimmer. Na, das heißt also, wo kein Kläger, da kein Richter. Das Ganze schätzt jetzt noch auf gut Deutsch. Dann kann man ja die Sache ganz einfach ad acta legen, wie das so schön heißt. Der Prozess hat sein Ende und alle gehen nach Haus. Na, gibt's da noch was einzuwenden? Was sagt denn Sie zu dieser Erklärung, Frau Ruhl? Was ich dazu sage, Euer Gnaden? Gar nichts, sag ich dazu, weil mir nichts Passendes einfällt, so baff bin ich. Verzeihen's schon, Euer Gnaden, aber das, was ich mir da grad von meinem Eigenfleisch und Blut habe anhören müssen, hat mir die Stimmhölzl umgeschlagen. Und schuld ist nur der verdammte Ruprecht da. Da lass ich mich reinstechen, wann nicht er den Krug zusammengehaut hat. Und wann mein Töchterl jetzt einen Meineid schwören will, dann nämlich aus einem ganz anderen Grund. Euer Gnaden müssen nämlich wissen, dass der Ruprecht Dimpfel in ein paar Tagen zum Militär muss. Und jetzt hab ich, wie schon gesagt, den Verdacht, dass er gestern Nacht meinem Everl zugeflüstert hat. Komm, Everl, wir reißen aus. Ich desentier und du kommst mit. Du weißt ja, wo der Schlüssel von der Geldtruchen von deiner Frau Mama zu finden ist. Wir räumen ihre Kisten aus und verschwinden in die Schweiz oder sonst wohin, wo es keinen Krieg gibt. Ich und die Geldtruchen? Was retten die zusammen? Alle, der Wetterhex verbrennt. Aber Herrschaften, es handelt sich hier um einen ganz ordinären Krug. Und mitnichten um Kisten und Kasten. Nein, man beweise mir, dass dieser Ruprecht Dimpfel jenes vermaledeite Tongeschirr zerstört hat. Gut, Euer Gnaden. Ich kann eine Zeugin bringen lassen, die was alles, was ich zur Aussage bringe, bezeugnen kann. Ach, wenn's noch mir ging, brauche ich ja gar keine Zeugin, weil eh alles sonnenklar ist. Aber weil wir beim Gericht sind, schaut das besser aus, wenn man einen Zeugen hat, nicht wahr? Ja, ja, schon gut. Jetzt nennen Sie uns den Namen jener sagenhaften Zeugin. Theresia Scheibel, meine Nachbarin. Was? Die Frau Tant? Euer Gnaden brauchen nur die Frau Therese Scheibel rufen lassen. Die genügt mir. Und insbesondere aus dem einen Grund, weil sie, meine Eva, und den elendigen Hallodri, den Ruprecht da, eine gute gute halbe Stunde vor der nämlichen Zeit bei mir im Vorgartel beobachtet habt. Da habe ich wieder ein Glück gehabt. Nun denn, so schafft mir diese Frau Schneibel herbei. Scheibel, euer Gnaden, Scheibel. Das ist doch alles erstunken und erlogen. Ich und die Eva, eine unsgemeine Verleumdung ist das. Also geh, Lichtl, spring um die Scheibelrese. Ich eile. Ich hoffe, es wird nicht allzu lange dauern, bis die vorgeladenen Zeugen erscheinen. Auf das möchte ich kein Gift nehmen, die mit ihren Krampfadern. Ja, sie ist wohl sehr bedankt. Naja, wenn man Tag und Nacht zusammenrechnet, wird sie so gegen die 70 sein. Aber ins Glaserl schaut sie immer noch gern. Wenn euer Gnaden vielleicht auch ein gutes Treibferl an Soße. Nein, danke. Sage mir lieber, wie kam er denn hier an seinem Kopfe? Zu dieser kapitalen Wunde? Ja, hingeflogen bin ich heute, euer Gnaden. Mhm. Worüber fiel er? Mit Verlaub und Respekt über mich selber, euer Gnaden. Ans gusseiserne Ofentierl hat's mich hingebläscht, wie man so sagt bei uns. Von hint? Was? Oder von vorn? Er hat ja zwei Wunden. Ja, von vorn und von hint. Ja, zuerst hat's mich so hingehaut und dann so, also prima aufs Hirn und Sekunde auf den Schädel. Und eben heute will es ein Unstern, dass er auf so wunderseltsame Weise seine Perücke einbüßt. Sie hätte die Blessuren ja verdeckt. Ja, ein Unglück kommt selten allein. Ja. Wie aber, mein lieber Richter Adam, ging das eigentlich zu? Was? Ich meine, wie ging er der Perücke denn verlustig? Sehr lustig. Ja, das war so. Ich sitz da gestern kurz vorm Schlafen gehen in meinen Sessel und lese noch ein wenig in einem wichtigen Aktenstückel. Und auf einmal, wie es der Teufel haben, wie rutschen mir die Augenglaseln von der Nase und fallen vor das Ofentiertel. Und wie ich mich hinbuck, damit ich's aufhebe, komm ich mit der Perücke so nah an die brennende Kerzen an, dass Feuer fängt. Ja. Höchst abenteuerlich. Ja. Sag sie mir, wie hoch liegt ihr oberes Fenster? Meinen euer Gnaden mich? Ja, sie meine ich. Das Fenster ihrer Tochter Eva. Na, so besonders hoch liegt das nicht. Aber wenn man von da oben in den Garten springen will, das muss ich dazu sagen, ist's nicht leicht. Mein seliger Mann hat nämlich seinerzeit Spalierobst anpflanzt. Na, und inzwischen sind die Äste so dick geworden, dass mindestens 2 Fuß von der Mauer wegstehen. Mhm. Erinnert er sich noch, wie oft er den Unbekannten am Kopfe traf? Ja. Also sag's ihm schon, dem Herrn Gerichtsrat, wie oft du den Fassadenkletterer eine gewaschen hast. Oder hast du das vergessen? Mit der Tierschnalle? Mhm. Zweimal. Zweimal? Ja. Ja, zum Donnerwetter. Weiß er überhaupt, dass das mit Tod hätte abgehen können? Ja, hätte ich ihn nur erschlagen, dann war er jetzt hin und liegert vor uns. Und wir wisserten, wer es war. Und jedermann hätte mir dann glauben. Ja, tot ist tot und hin ist hin, aber so? Frau Ruhl, es ist doch so, dass Sie der Richter Adam zuweilen besucht, nicht wahr? Ja, früher hat er sich öfters blicken lassen. Aber dann mit der Zeit, wie das so geht, immer weniger und weniger. Wer kommt schon zu einer armen Wittipp auf einen sauren Heckenkläscher? Was hab ich denn schon, was ihn in mein Haus locken könnt? Die Zeugin Frau Theresia Scheibel, euer Gnaden. Grüß Gott, die Herren. Ja, ausgezeichnet. Danke. Sehr gut. So, die Behandlung kann wieder beginnen. Ich hoffe, er gelangt bald zu einem Ende, Richter Adam. Jetzt wären wir gleich um. Euer Gnaden. Frau Theresia Scheibel. Name, Stand, Wohnort etc. Ja, was hast denn du da? Frau Resi, wo hat sie die Perücken gefunden? Ich trau mich gar nicht sagen. Fürcht sie sich nicht und sag sie's nur. Im Obstspalier, unter der Eva am Fenster ist gehängt. Eine tote Katze, habe ich zuerst geglaubt. weil sie sich nicht geriert hat. Ich halte es nicht aus. Bei mir am Obstspalier. Herr Richter, hat er mir im Vertrauen etwas zu sagen? Bei meiner Ehre, nein. Will er damit sagen, diese Perücke hier sei nicht die seine? Ja, selbstverständlich, das ist die meinige. Also, den Burschen soll doch der Teufel in der Luft zerreißen. Welchen Burschen? Naja, dem Ruprecht habe ich sie vor 8 Tagen mitgegeben, wie er nach Neustadt müssen hat, dass er sie zur Reparatur bringt. Entspricht das der Wahrheit? Ja, mitgegeben hat er sie mir schon, das stimmt. Na und, weiter? Na, ich habe sie auftragsgemäß beim Friseur Filippucci abgeliefert. Mit 2 gespitzten Fingern hat er es angefasst, der Meister. Mit 2 gespitzten Fingern? Und jetzt hängt sie im Birnspalier bei der alten Rullner. Warte, die Spazetteln wäre da versalzen. Herr Gerichtsrat, gestatten wir, dass ich die Zeugin persönlich einvernehme. Nix da, du. Frau Theresia, berichte sie jetzt so, wie sie auf diese Perücke gestoßen ist. Stimmt es, dass sie im Obstspalier der Frau Rull hing? Jawohl, Herr Gnaden, und zwar unterhalb dem Eberl ihren Kammerfenster in die Äste. Aber wer es da rein praktiziert hat, war gewiss nicht der Ruprecht. Was rät sie denn da für einen Stiefel? Unterbrech er nicht. Und weshalb nicht, gute Frau? Schauen Sie, Herr Gnaden, das war ja so. Mein Geschwisterkind, die Wettel, die liegt schon seit 2 Wochen mit einer Influenza im Bett. Und da gehe ich jeden Tag zu ihr raus. Bin ja nicht mehr so gut auf die Füße wie früher, aber was tut man nicht alles für die Freundschaft? Und wie ich so beim Rullhäusl vorbeikomme, höre ich, wie die Eberl hinter ihm her schimpft. So, Bartle-Ländiger, hat's geschrien. Schau, dass du weiterkommst, freu dich, sonst ruf ich die Mutter. Na, also ich geh zum Zaun zu und sag, ja, Eberl, sag ich, was ist denn los? Was hast denn? Nix ist los, Frau Tant, was soll denn los sein? Na ja, sag ich, es könnte ja sein, dass ich mit dem Ruprecht schon vor der Hochzeit streitst, nicht? Aber jetzt geh schön weiter. Die Wette wart schon auf dich, sagt sie. Naja, wie ich von meinem Geschwisterkind zurückkomme, es wird so gegen Mitternacht gewesen sein. Ich geh gerade bei der Rull durch die Lindenallee. Huscht da nicht so ein kohlschwarzer Lotter an mir vorbei. Eine Drumglotzen hat er gehabt und ein Rosshuf. Gestunken hat's in dem her wie Schwefel und Pech. Die Funken sind nur so gestorben. Jesus, Maria und Anna, schrei. Der Ledige. Marandanna. Ah, sie meint also, der Teufel wäre es gewesen. Ja, wer den sonst angenommen? Sein Glotzen hat grün aufgeleicht wie ein Irrlicht. Und dann hat er sich in der Allee aufgelöst wie ein giftiger Rauch. Ja, aber das geht ja nicht. Das ist Ruhe, Herrschaften. Ruhe. Was? Bitte die Zeugin weitersprechen zu lassen. Da höre ich also halt, was bei der Magdalena passiert ist. Und ich denke mir, du bist ja dem, der was den Krug zerbrochen hat, gestern in der Nacht über den Weg gerannt. Ich gehe zu dem Platzl hin, wo er aus dem Fenster gesprungen ist. Und was finde ich im Sand? No. Ha! 3-mal dürfen die Herren raten. No, so rück sie schon heraus damit. Mit Respekt zu vermelden, Herr Gnaden. Einen Haufen, den was einer hinkackt hat. Ja, das waren die Speckinseln gestern Abend. Schwefel und Pech, bitte sehr. Da waren aber auch noch andere Spuren im Sand. Und nach wohin führten diese Spuren? Geradeaus und schnurstracks bis zur Gerichtsstube angeladen. Aber das Eigenartige dabei war, dass der eine Fuß der von einem Menschen war, der andere aber wie von einem Viech. Was weiß ich, von einem Wolf oder von einem Ross. Ein Pferdefuß? Ein menschlicher Fuß, bitte. Aber breiter, propter wie ein abgewetztes Hufeisen, wenn ich das so ausdrücken darf, Euer Gnaden. Ich mein, Euer Gnaden, dass wir da einen Fall haben, den man einer geistlichen Instanz überweisen sollte. Die Sache, die gehört nach St. Pölten zu seiner Exzellenz, den Herrn Bischof, oder gleich nach Rom zum Heiligen Vater. Ja, ich frage mich, ob ein normales Gericht überhaupt befugt ist, dass es sich den Kopf zerbricht, ob jetzt der Satan oder der Luzifer der Witwe Rulienkrug zerbrochen hat. Diesen Antrag habe ich mir von ihm erwartet. Was schlüge denn er vor? Schreiber! Euer Gnaden, Wir sollten die Zeugin weitersprechen lassen, bitte. Also dann. Ich kann nur wiederholen, was ich schon gesagt habe. Eigentlich bin ich der Spur ja nur deshalb nach, weil ich neugierig war, wohin ein Teufel verschwindet, wenn er was angestellt hat. Weiteres gibt's ja nichts mehr zum Erzählen, weil die Tritte aus dem Sand direkt am Türstaffel aufgehört haben. Das heißt, somit vor des Dorfrichters Haus. Ja, aber Herr Gnaden, was soll denn der Teufel von mir wollen? Da wüsste ich eine Antwort drauf. Ich hab den Teufel im Verdacht, dass er mir am Ende noch zum Spaß die Registratur verstunken und alle Abrechnungen durcheinander gebracht hat. Ja, das soll ja so seine Art sein. Ehrlich gesagt, ich steh für nichts mehr gerade. Kann er mir sagen, ob sich hier im Dorfe jemand befindet, der einen Klumpfuß oder ähnliches hat? Ajo, da hätten wir allerdings einen. Höchst interessant. Und wer ist das? Wenn Euer Gnaden den Herrn Richter fragen wollen. Den Richter Adam? Nicht, dass ich wüsste. Na, ein Hatscher, da müsste mir ja die Jahre hindurch aufgefallen sein. So viel mir bekannt ist, sind bei uns alle grad gewachsen. Herr Schreiber, er wollte doch etwas andeuten. Nun, wen meint er? Bitte, ich sag's nicht gern, weil ich kein Judas sein will, aber... Aber? Was? Der Richter Adam ist der Einzige im Dorf mit einem Klumpfuß. Sein Richter ist's. Richter Adam? Hm? Streck er doch einmal seinen rechten Fuß vor. Herr Knoten. Verwünschter Halunk, will er mich utzen? Den rechten habe ich befohlen. Ein unglückselig Erbteil, gnädiger Herr. Herr Schande seines Standes. Er ist nicht mehr wert, als cum infamia vor allem Volk verjagt zu werden. Das, was ihn noch schützt, ist einzig und allein die Ehre des Gerichts. Hebe jetzt schleunigst die Sitzung auf, er schlechter Mensch. Und nehm er diese Perücke, damit er seine würdelosen Blessuren verdecke. Avanti! Ich hoffe nicht, dass... Er hat auch nichts zu hoffen, es sei denn, er zöge sich mit Anstand aus dieser bösen Bredouille. Jo, denken euer Gnaden denn wirklich, dass ich es war, was die Perücken im Spalier anbaut hat? Na, ich weiß. Die Seine gingen ja wie anno dazumal Sodom und Gomorra in Feuer und Flammen auf. Und dabei war's nur die Käterin, die gestern in ihr Junge geworfen hat. Es bleibt ihm nichts der Sport, dem armen Richter Adam. Ja, ich geb's ja zu, dass der Anschein gegen mich ist. Aber solange die Eva nicht ihre Aussage gemacht hat, begreife ich wirklich nicht, mit was für einem Recht man mich zum schuldigen Mann stempelt. Ja, soll ich, bloß weil ich einen schlechten Fuß hab, schon ein gemeiner Lump sein, öha, noch funktioniert das Recht in Österreich. Vorerst sitze ich noch immer auf meinem richterlichen Stuhl und die falsche Perücken da auf den Boden schmeiß ich sie euch. Und wenn sich einer unterstehen soll, zu behaupten, dass sie die meine ist, so fordere ich ihn vors Landesgericht in Wien. Aber die Perücken passt ihm doch, gerade als hätte sie mein Indianer abskalpiert. Aber das ist eine Verleumdung. Sie passt wie angemessen. Aber da bis über die Augen fällt sie mir, wie als großer Hut rutscht zwar über den Nasen, also nix da, meine Herren. Wie angegossen, Herr von Adam. Und sowas will ein Richter sein. Schluss mit dieser abscheulichen Posse. Verkünde er endlich sein Urteil. Wie Euer Gnaden befehlen. Das hohe Gericht erkennt den Ruprecht Dimpfel, Besitzersohn all hier, für schuldig und verurteilt ihn wegen Sachbeschädigung, versuchten Totschlag und ungebührlichen Betrugs zu einer unbegrenzten Gefängnisstrafe, deren Dauer ich, Richter Adam, nach eigenem Gutdünken bestimmen werde. Ein weises Urteil. Den Ruprecht? Unbegrenzt ins Gefängnis? Ich brich zusammen, fangt's mich an. Ohne Wasser, versteht sich, weil er den Krug zerschmissen hat. Das soll ein Urteil sein? Ein Witz ist das! Gnade und Barmherzigkeit, Herr Gerichtsrat. Ach, heb Sie sich das Jammern für später auf, Kind. Ist er jetzt fertig, Richter Adam? Oh, den Krug braucht er meinetwegen nicht ersetzen. Ich bin ja kein Unmensch. Hol an, dann erkläre ich die Verhandlung für geschlossen. Bravo. Und Ruprecht wird wahrscheinlich in Neustadt in Berufung gehen. In Neustadt soll er berufen? Ja, das dauert ja eine Ewigkeit, wie ich gehört habe. Ja. Das erlebe ich nie. Und was passiert in der Zwischenzeit, euer Gnaden? Ja, was? Na, sie hat es doch vernommen. Ins Gefängnis geht ja der Malefizkerl. Was? Und ihr wollt ein Gerichtsrat sein? Einen Unschuldigen ins Loch stecken lassen. Und der, der in Wirklichkeit der Schuldige was? Ist, der locht sich den Buckel schief und bleibt frei wie ein Vogel. Ja, gibt's denn niemanden mehr, der uns helfen könnte? Ruprecht, du hast das gehört. Der Richter Adam selber hat den Grund zerbrochen. Nein, der, also war der Teufel? Aber was nicht alles gibt. Ein ausgelernter Richter als Teufel. Ja, er war's, der gestern bei mir gewesen ist. Kaum da wehren habe ich mich können gegen ihn. Auf, los, hau ihm zusammen. Ja. So wie er der Mutter ihren Grund zusammengehauen hat. Ausbeuten, so geht das denn auch nicht. Verzeihung, Pardon, Verzeihung, die Herren. Wir haben auswärts zu tun. Gib's ihm. Du Arscher, das Saubär. Trisch ihm die Zent ein. Hast du ihn erwischt? Leider nicht. Nur sein Frack da. Eva, jetzt weiß ich wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich habe mich die ganze Zeit aufgeführt wie eine gesenkte Sau. Ich war halt eifersüchtig, ich gebe es ja zu. Kannst du mir noch einmal verzeihen? Eva, ich will mein Lebtag brav sein, ich schwör's dir. Gnädiger Herr Gerichtsrat, wenn ihr jetzt nicht helft's, dann ist trotzdem mit dem Ruprecht und mir aus und geschenkt. Was ist jetzt schon wieder? Na, und auf welche Weise könnte ich euch jetzt noch helfen? Wann euer Gnaden meinen Ruprecht nicht von der Einberufung befreien, dann sehen wir uns in diesem Leben niemals wieder. Was? Der Richter Adam hat's mir heimlich selber zugesteckt. Und alle Rekruten, hat er gesagt, schicken's nach Mailand zum Radetzky. Und von dorten kommt unter drei nur ein einziger zurück. Nach Mailand? Zum Radetzky? Ja, ist dir noch zu helfen, junge Mamsell? Da habe ich den Brief, den mir der Elende gegeben hat. Na, zeig sie her. Mir dämmert Böses. Ist ihm diese Schrift bekannt, Herr Schreiber? Ob ich diese Schrift kenne? So kratzt nur der Richter Adam, euer Gnaden. Er muss diese Ordre selbst aufgesetzt haben, denn soviel ich weiß, sind unsere Rekruten zum Dienst in der Steiermark bestimmt. Kein Mensch denkt daran, die jungen Leute in die Lombardei zu schicken. Er wollte sie gefügig machen, junge Mamsell. Wie kann ein Mensch nur solche Lügen erfinden? Mitten in der Nacht hat er sich heimlich zu mir in die Kammer geschlichen und ist anhappig geworden. Er könnte den Ruprecht mit einem gefälschten Krankheitszeugnis vom Militär loskriegen, hat er mir einreden wollen, wann ich mit ihm... Ich möchte es nicht mehr wiederholen, was er von mir verlangt hat. Und sowas gibt's ja als Teufel aus! Jetzt bockt's mir gleich wieder die Eifersucht. Nix da, Bub. Gebt der Eva ein gescheites Puzzle und um Pfingsten, wenn's euch recht ist, soll Hochzeit sein. Amen. Schaut nur, dort hinter der Windmühlen, wie er rennt. Gerade als ob der Scharfrichter hinter ihm her wäre. Na schnell, Herr Schreiber, nehmen Sie sich ein paar Leute und eile ihm nach. Ich bitte möchte sehr. Nicht, dass er sich ein Leids antut. Das würde das Übel auch nicht geringer machen. Jawohl. Ich muss ihn zwar in Schande von seinem Amte suspendieren und unterdessen ernenne ich ihn, Herrn Lichtl, bis auf Weiteres zu seiner Vertretung. Küss die Hand, Herr Gnaden. Lass er das. Und wenn Richter Adams Kassen stimmen, was ich hoffe, dann will ich ihn nicht wie einen Verbrecher ins Elend jagen. Zu Befehl, euer Gnaden. Sang's, euer Gnaden. Wie finde ich in Wien die Hofburg? Die Hofburg? Ja, um Himmels Willen, was hat denn sie mit der Hofburg zu tun? Mit der Hofburg nichts, euer Gnaden. Aber mit seiner Majestät, dem Kaiser. Zu wem? Soll ich denn sonst noch gehen, damit mir Recht widerfährt für meinen zerbrochenen Krug? Also, soviel ich weiß, ist dienstags und freitags Audienz. Gut. Auf die Woche stelle ich dort mich ein. Sie hörten Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist, ins Österreichische übersetzt von H.C. Artmann. Das war eine Produktion aus dem Landesstudio Salzburg aus dem Jahr 1995 mit Ernst Brassel, Julia Gschnitzer, Maria Köstlinger, Christian Hofler, John F. Kuttil, Ilse Hanel und Gerhard Dorfer. Regie Klaus Gmeiner, Regieassistenz Franz Zeller.